WDR 3 Hörspiel. Der Schriftsteller und Maler Wolfgang Hildesheimer war Mitglied der Gruppe 47 und 1966 erhielt er den Büchnerpreis. Morgen wäre er 100 Jahre alt geworden. Er schrieb eine eigene Fassung eines Märchens aus Tausend und einer Nacht, das eine ordentliche Portion Moral für Erwachsene enthält. Das Märchen der chinesischen Prinzessin Turandot, die keinen ihrer Verehrer für klug genug hält, um ihn zu heiraten und ihnen stattdessen Rätsel stellt. Wer sie nicht löst, wird geköpft. Es braucht erst einen ausgefuchsten Hochstapler, um das System ins Wanken zu bringen. Hildesheimers Märchen enthält kluge Dialoge, geheime Intrigen und die immer wiederkehrende Frage nach strategisch eingesetzter Wahrheit. 1955 wurde es mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Das Märchen von Prinzessin Turandot. Da geht wieder einer. Schon wieder. Wer ist es denn diesmal? Ein persischer Prinz, so sagt man. Er ist schön. Sieh nur, wie schön er ist. So gefasst. Naja, er ist ein Prinz, da kann man es schon verlangen. Die anderen waren auch Prinzen, aber sie waren nicht so gefasst. Das scheint ja nur so, dass es immer wieder neue gibt, die es wagen, das verstehe ich nicht. Du verstehst vieles nicht, vor allem nicht von der wirklichen Liebe. Mag sein. Da, der Henker, wie das Rot leuchtet und wie unerbittlich er aussieht. Armer Prinz. Ja, ich möchte auch nicht in seiner Haut stecken. Er hat es selbst so gewollt. Sie sind ja alle selbst daran schuld. Jeder gräbt sich sein eigenes Grab. Wie schön er ist. Sie werden immer schöner. Der ist nun schon der 19. Hast du mitgezählt? Natürlich zähle ich mit. Ich bin schon auf den nächsten gespannt. Lasst uns hoffen, dass es keinen nächsten gibt. Einmal werden die Götter sich rächen und ganz China wird untergehen. Dieser Blick. Ich verstehe nicht, dass sich die Prinzessin nicht in ihn verliebt hat. Ich hätte es getan. Das hast du beim vorigen auch gesagt. Vielleicht hat sie sich auch in ihn verliebt, aber er hat eben die Prüfung nicht bestanden. Ja, ja. Und dazu braucht man keine Schönheit, sondern Klugheit. Gesetze sind eisern. Vor allem, wenn sie von Menschen gemacht sind. Ich sehe heute alt aus. Findest du nicht, Leon, dass ich heute alt aussehe? Man wird nicht die junge Prinzessin. Der Brunnen deiner Weisheit ist tief. Ihr spottet, Prinzessin. Das ist mein Privileg. Und nicht das einzige. Ja, ihr spottet. Aber tief in eurem Herzen, Prinzessin, wisst ihr, dass ich recht habe. Ein Ehegemahl erhält einen jung. Wenn man aber seine Freier einen nach dem anderen töten lässt, so wird man schon über der Schuld alt. Die Schuld macht noch hässlicher als die Zeit. Ich lasse meine Freier nicht töten, Leon. Wer es mit mir im Gespräch aufzunehmen wagt, der richtet sich selbst. Das wissen sie alle. Und dass man von einem Ehegemahl verlangt, der soll klüger sein als seine Frau, dazu braucht man noch nicht einmal Prinzessin zu sein. Dass man aber den Freier töten lässt, wenn er es nicht ist, dazu muss man eine Prinzessin Turandot sein. Das verstehst du nicht, Leon. Du brauchst es auch nicht zu verstehen. Jedenfalls siehst du, dass sie es alle wagen. Alle. Eure Schönheit verlockt mehr, als eure Härte abschreckt. Vielleicht. Aber meine Schönheit ist mir von den Göttern gegeben, Leon. Und die Götter wollen auch, dass ich von ihr Gebrauch mache. Ach, Prinzessin, von der Schönheit macht man auf andere Weise Gebrauch. Außerdem glaubt ihr ja gar nicht an die Götter. Du redest von Dingen, die du nicht verstehen kannst. Vielleicht bist du auch schon zu alt. Wie alt bist du eigentlich, Leon? Ich weiß es nicht, vielleicht schon über 100. Dein Alter hat dich milde gemacht, Leon, und einfältig. Das hast du mit den Freiern gemein. Wenn sie nicht so einfältig wären, so hätte ich vielleicht heute einen Gemahl. Aber noch nicht einmal im Gespräch können sie mich besiegen. Das Gespräch einer Prinzessin Turandot ist anders als das einer gewöhnlichen Prinzessin. Das weiß jedermann. Jedermann weiß auch, dass es sehr schwer ist, klug zu sein, wenn das Leben davon abhängt. Nichts ist schwer, Leon, wenn man nicht dumm ist. Ich bin müde. Richte mir das Bett, Leon. Und rufe Penina. Sie soll mir vorlesen, bis ich schlafe. Sehr wohl, Prinzessin. Gute Nacht. Du hast mich rufen lassen, Prinzessin. Ich habe dich rufen lassen. Aber du sollst nicht immer du zu mir sagen, das habe ich dir schon oft gesagt. Schließlich bist du meine Sklavin. Ich bin eine Prinzessin wie du. Zur Sklavin hast du mich gemacht. Nicht ich, Pnina, sondern das Kriegsrecht. Wir haben euer Land besiegt. Hättet ihr das unsere besiegt, so wäre ich jetzt deine Sklavin. Wir hätten euer Land aber erst gar nicht angegriffen. Es wäre euch auch übel bekommen. Du sollst mir vorlesen. Ich will heute Nacht nicht vorlesen. Du willst nicht? Dann werde ich dich hinrichten lassen. Oder hast du einen anderen Vorschlag? Was soll ich mit dir tun? Was du mit mir tun sollst? Freilassen. Und dann? Mir einen deiner Freier geben. Es wird ohnehin bald keiner mehr übrig bleiben. Sie wären selbst für dich zu dumm, Pnina. Freier scheinen tatsächlich noch dümmer zu sein als andere Männer. Jedenfalls sind es Prinzen und sie haben mein Land, mehr verlange ich nicht. Ich kann mir nicht leisten, so hohe Ansprüche zu stellen wie du. Gut. Ich will es mir überlegen. Vielleicht werde ich dir den Nächsten zu deinen Gunsten begnadigen. Und wenn gerade der dich besiegt? Du weißt, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber es ist doch möglich, Turandot. Du kannst doch nicht klüger sein als alle Männer. Bisher jedenfalls scheint es so. Wieso kommt? Er ist im Nachthemd. Ich will mich entfernen. Nein, bleib. Du wirst dich an Herrscher im Nachthemd gewöhnen müssen. Vater, ja, was tun Kind. Sie denn hier noch so spät in der Nacht? Ja, was tue ich denn noch so spät in der Nacht? Spät? Ach, ist es schon spät? Mitternacht ist vorbei. So, Mitternacht ist vorbei. So, ja. Siehst du, mein Kind, so gut hat man mich unterhalten. Wer hat Sie so gut unterhalten, Vater? Ja, wer hat mich denn so gut unterhalten? Ach so, ja, der Prinz von Astrachan. Natürlich, mein Gast. Ich wusste gar nicht, Vater, dass Sie einen Gast im Palast beherbergen. Ach so, das wusstest du gar nicht. Ja, der Prinz von Astrachan ist angekommen. Heute Abend haben wir zusammen getafelt. Ja, und uns dabei aufs Köstlichste unterhalten. Oh, sein charmanter Gesellschafter. Und was, Vater, hat Sie bewogen, nach dieser köstlichen Unterhaltung mich aufzusuchen? Und dazu im Nachthemd? Ja, was hat mich denn bewogen und noch dazu im Nachthemd? Ach so, ja, ich dachte mir, es würde dich vielleicht interessieren, mein Kind. Und das ist Ihnen eben erst eingefallen, das Vater. Das ist mir eben erst eingefallen. Als ich schon zu Bett gehen wollte. Ja, als ich schon zu Bett gehen wollte. Steckt nicht noch etwas anderes dahinter? Steckt nicht noch etwas, wieso, was sollte denn dahinter stecken? Nun, vielleicht ein neuer Freier? Mein Kind. Ich kann es nicht leugnen. Der Prinz von Astrachan ist deinetwegen gekommen. Hat es mir doch gedacht. Ja, er will um dich anhalten. Und ich muss ehrlich sagen, mein Kind... Die Götter scheinen es gut mit dir zu meinen, Pnina. Wieso? Was hat das denn mit deiner Sklavin zu tun? Ich werde es Ihnen sogleich erklären, Vater. Sprechen Sie Wörter. Ja. Ja, wo war ich denn... Ach so, ja. Ja, richtig, der Prinz. Ja, richtig. Also, mein Kind, bedenke, wir haben bisher 29 Freier aus königlichem Geblüt. 19, Vater. Wieso? Ach so, na ja, also gut. 19 Freier aus königlichem Geblüt hinrichten lassen. Das heißt vielmehr, du hast es getan. Mit Hilfe meines Kanzlers Hü, den die Götter strafen mögen. Denn dass ich unschuldig bin, mein Kind, das wissen Sie. Und du sollst jetzt nicht noch mehr Schuld auf dich und den chinesischen Thron laden. Deshalb will ich das... Ich will, dass du den Prinzen von Astrachan erhörst. Er ist doch eine sehr einnehmende Persönlichkeit. Vater, die Götter wissen auch, dass ein Gelübde nicht gebrochen werden darf. Aber und wenn sie mich vermählen wollen, so werden sie mir ihren göttlichen Willen kundtun, indem sie einen Freier über mich siegen lassen. Bisher haben sie es nicht gewollt. Mein Kind, Ich kenne dich und weiß, dass du gar nicht an die Götter glaubst. Es ist gleichgültig, ob ich an sie glaube oder nicht, Vater. Ich handle so, als glaubte ich an sie. Und das Volk glaubt, dass ich an sie glaube. Darauf kommt es an. Ja. Und Sie, der Sie an die Götter glauben, müssten wissen, dass es zur Reue schon etwas zu spät ist. Die Götter fangen nicht beim 20. Opfer zu zählen an. Sie haben von Anfang an mitgezählt. Du lästerst, mein Kind. Ich lästere nicht. Wer nicht an die Götter glaubt, dem ist der Glaube fremd und der kann auch nicht lästern. Ihr Ungläubigen macht es euch leicht. Im Gegenteil, ihr Gläubigen macht es euch leicht. Ihr untermauert eure Willkür mit Glauben, sodass ihr keine Verantwortung zu tragen braucht. Aber gut, Vater, gut. Einen Teil ihres Wunsches will ich berücksichtigen. Ich will den Prinzen erst im Gespräch besiegen, denn das darf ich ihm nicht ersparen. Dann will ich ihm insgeheim begnadigen und ihn meiner Sklavin Pnina zum Gemahl geben. Pnina? Ihr Kind, bist du denn von Sinn? Unter der Bedingung, dass beide sofort das Land verlassen und vorausgesetzt, dass sie ihn will, natürlich. Einer Sklavin? Sollen wir denn jetzt nach 29-facher Blutschuld... 19-facher? 19-facher Blutschuld, gut. Auch noch die Schuld einer Beleidigung auf uns laden, Kind? Der Prinz wird es wohl sehen, sich hinrichten zu lassen. Und ich muss sagen, mit Recht. Das glaube ich nicht, Vater. Wie kommst du denn überhaupt auf die Idee? Ich, Majestät, ich will es Ihnen erklären. Du? Wieso? Ach, bist du die Sklavin, Pnina? Das bin ich. Aber auch ich war einst die Prinzessin, Pnina. Und ich wäre es heute noch, wenn Sie, Majestät, nicht unser Reich überfallen, erobert und dem Erdboden gleichgemacht hätten. Ich will dir nicht zu nahe treten, Pnina. Aber es gibt viele hier an diesem Hof, die wir mit unseren Eroberungen aus der gewohnten Lebensbahn haben reißen müssen. Das bringt das Verhältnis der Völker untereinander nun einmal so mit sich. Übrigens ist auch das weniger meine Schuld als die meines Kanzlers. Und deiner Herren. Das habe ich heute Nacht schon mehrmals zu hören bekommen. Aber Pnina, einen Freier interessiert das alles nicht. Er will die Prinzessin Turandot, weil sie schön ist. Und ihr Reich, weil es groß und mächtig ist. Und er ist bereit, für diesen Wunsch in den Tod zu... ich muss sagen, das Letztere ist mir weniger begreiflich. Jedenfalls, Vater, der Prinz von Astrachan soll keine Ausnahme sein. Es sei denn, Pnina will ihn. Wo ist der Prinz? Wo ist er? Wieso? Wo soll er denn anders sein als in den Gastgemächen? Geh hinüber, Pnina, und sprich mit ihm. Turandot, ich verbitte dir das! Um diese Zeit, Prinzessin, wird er meinen Besuch gewiss missdeuten. Du wirst deine Tugend zu verteidigen wissen, Pnina. Du bist von Sinn, Turandot! Geh in meinem Auftrag und warne ihn in meinem Namen vor der Prüfung. Das kannst du mit der Erfahrung eines 19-fachen Zeugen und daher mit gutem Gewissen tun. Verwickle ihn ein Gespräch... Ich erlaube es nicht! Beobachte ihn dabei. Du sollst ihn haben, wenn er dir gefällt. Sehr wohl, Prinzessin. Ich gehe. Vater, wenn das nicht menschlich gehandelt ist... Mein Kind, du weißt nicht, was du tust. Ich habe es bisher immer gewusst. Seid gegrüßt, Prinz. Meine Herrin, Prinzessin Turandot, hat mir aufgetragen, euch zu... Ach, du bist das? Pnina. Ich muss sagen, dich hätte ich ja am allerwenigsten erwartet. Das kann ich mir vorstellen. Du also bist der Prinz von Astrachan. Und du eine Sklavin, Pnina. Du heißt doch noch Pnina, oder nicht? Ich habe es nicht nötig, mir neue Namen zu geben. Natürlich nicht. Das haben nur solche nötig, die keinen eigenen Namen haben. Hier also sehen wir uns wieder. Ich muss sagen, ich bewundere dich. Das weiß ich, Pnina. Du hast es schon damals getan. Aber nicht ganz aus demselben Grund. Jetzt weiß ich immerhin, wer du bist. Aber, liebes Kind, das weiß ich ja selbst kaum. Damals jedenfalls warst du der Prinz von Segalpur. Und ich? Ich war eine wohlbehütete Königstochter in der Residenz eines mittelgroßen Reiches. Mittelgroß? Es war eher klein. Und da wehtest du daher mit deinen Geschichten aus der großen Welt? Ja, ich war damals schon allerhand herumgekommen. Mit prunkvollem Gefolge? Gefolge habe ich inzwischen keines mehr. Ich kann es mir leider nicht mehr leisten. Die Zeiten ändern sich. Der Prinz von Segalpur. Wie das klang. Ich finde auch, es war einer meiner besten Titel. Und es war eigentlich auch eine schöne Zeit bei euch. 2 Monate war ich an eurem Hof. 3. 3 sogar? Das ist aber schon eine besondere Auszeichnung für euch. So lange war ich an anderen Höfen nicht. Und plötzlich warst du verschwunden und dann stellte es sich heraus, dass es Segalpur gar nicht gibt. Die Schande. Und du? Du warst inzwischen weit über alle Berge und schon dabei, die nächste Prinzessin unglücklich zu machen. Soweit ich mich erinnere, habe ich niemals eine Prinzessin unglücklich gemacht. So. Und mich? Auch dich nicht, Pnina. Soll ich dir etwa noch dankbar sein, dass du mich hast sitzen lassen? Ich habe dich manches gelehrt, dass du es jetzt nicht gebrauchen kannst, war nicht vorauszusehen. Jedenfalls habe ich 3 Monate lang versucht, dich glücklich zu machen. Aber du, mit deinem alles überflutenden Ehrgeiz, hast immer nur an deine glorreiche Zukunft als Herrscherin gedacht, hast Eroberungspläne geschmiedet. Du warst schon damals zu berechnend und kalt, um wirklich genießen zu können. Willst du mir etwa einreden, dass du, wäre ich anders gewesen, bei mir geblieben wärst? Heute will ich dir überhaupt nichts mehr einreden. Ich gebe zu, ich hatte nicht die Absicht, mich zu binden, aber das konntest du ja schließlich damals nicht wissen. Aber reden wir nicht mehr davon. Um den Wert der Erinnerung wirklich ermessen zu können, muss man wohl ein Abenteurer sein wie ich. Hier bist du am Ziel. An einem dieser Tage, wahrscheinlich schon morgen, wirst du auf einen kleinen Wink der Prinzessin abgeführt. Und wenn am nächsten Morgen die Hähne krähen, denkt kein Mensch mehr an dich. Ach, das, liebe Pnina, wird sich zeigen. Ich glaube, du siehst zu schwarz. Ein ruhmloses Ende erwartet dich. Und es geschieht dir recht. Ich muss sagen, du bist recht hart. Das Sklavendasein scheint dich mitgenommen zu haben. Nun, vielleicht ist das ganz gut für dich. Du bist ein Ungeheuer. Im Gegenteil, ich komme, um ein Ungeheuer zu bändigen. Du tust, als sei die Prinzessin dir sicher. Aber ich rate dir, trau dir nicht allzu viel zu. Und bedenke, ich bin auch noch da. Hast du die Absicht, mich zu verraten? Ich werde es mir ersparen können. Du wirst den Weg aller Freier gehen. Aber vielleicht verrate ich dich doch. Ich werde es darauf ankommen lassen. Du müsstest ja erfahren genug sein, um zu wissen, dass verletzter Stolz ein böser Stachel ist. Du glaubst nicht, dass ich der Liebe fähig bin? Aber nimm an, ich hätte dich geliebt. Dann müsstest du mir doch eigentlich helfen. Nein. Wer denkt, dass die Liebe so aussieht, der irrt. Ach, Liebe, Pnina, was verstehst du von der Liebe? Außerdem könnte ich dir auch gar nicht helfen, selbst wenn ich wollte. Ich kenne die Gesprächsthemen der Prinzessin nicht im Voraus und noch weniger die Antwort. Könntest du mich nicht zu ihr bringen? Was fällt dir ein? Das ist gegen das Gesetz. Sie würde mich hinrichten lassen. Sie hat mir ohnehin schon heute Nacht damit gedroht. Oh, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Gründe? Ich wollte ihr nicht vorlesen, das war alles. Es ist nicht leicht mit ihr. Ja, so scheint es. Aber sie muss sehr schön sein. Behauptet man. In Wirklichkeit ist sie nicht schöner als ich. Dafür aber wesentlich älter. Immerhin haben 19 Freie ihr Leben für sie aufs Spiel gesetzt. Aber keiner von ihnen hatte sie gesehen, ehe er sich auf das Wagnis einließ. Wie du. Es ist wie eine seltsame Krankheit, die über weite Entfernungen hinweg von dem einen Prinzen auf den anderen übergreift. Tja, vielleicht hast du recht. Ich habe die letzten Monate an den Höfen eurer Nachbarländer verbracht. Überall waren Prinzessinnen, aber keine Prinzen. Die Prinzen waren alle schon der Prinzessin Turanda zum Opfer gefallen. Ich hätte leicht in irgendein gutes Reich einheiraten können. Und warum hast du es nicht getan? Auch mich scheint die Krankheit ergriffen zu haben. So wirst auch du an ihr zugrunde gehen. Aber was kümmert es mich? Lass dich besiegen, verliere deine Würde, die du vielleicht nie gehabt hast. Vielleicht tust du am besten daran, mich als deinen Feind zu betrachten. Aha. Gute Nacht. Und grüß mir die Prinzessin. Was war eigentlich dein Auftrag? Er hat sich schon erledigt. Gute Nacht. Gute Nacht. Nun, hast du ihn gesprochen? Ja. Und, willst du ihn? Ich will ihn nicht. Dann ist also sein Schicksal besiegelt. Vielleicht. Was heißt vielleicht? Vielleicht wird er dich besiegen. Er ist sehr klug. Willst du sagen, dass er mich an Intelligenz übertrifft? Ich will gar nichts sagen. Ich bin müde. Darf ich schlafen gehen? Nein. Du sollst mir vorlesen. Ich will nicht vorlesen. Gut, ich lese vor. Und du sollst nicht immer du zu mir sagen. Deine Vergangenheit ist mir gleichgültig. Du tätest gut daran, sie zu vergessen. Noch nicht. Lies jetzt. Als der Kaiser Jo Yun Hao eines Tages in seinen Gärten Lust wandelte, da sah er auf dem Rasen ein Mädchen stehen, dessen unvergleichliche Schönheit sein Herz gar sehr erfreute. Nicht ohne Scheu trat er auf das Mädchen zu, als er sie aber aus der Nähe sah, da erschrak er, denn plötzlich. zu sagen? Ich brauche nicht viel zu sagen, Prinzessin. Ich glaube, dass Sie, Prinzessin, und ich, dass wir beide uns verstehen, ohne dass ich viel Worte zu machen brauche. Das war schon eine ganze Reihe von Worten, Hü. Du kannst es ruhig noch kürzer machen. Prinzessin, es ist erreicht. Muss ich deutlicher werden? Vielleicht ein wenig deutlicher. Ich habe heute Nacht unruhig geschlafen und bin möglicherweise etwas schwerfällig. Das ist nicht gut, Prinzessin. Heute am Tag einer Prüfung dürfen Sie nicht schwerfällig sein. Mach dir keine Sorge, Hü. Ich werde mich zusammennehmen. Mit einem Freier kann ich es noch immer aufnehmen. Was hast du mir zu sagen? Es ist erreicht, Prinzessin. Ich habe errechnet, dass mit den 19 Prinzen, die wir, sagen wir, beseitigt haben, der männliche Herrschernachwuchs in unseren Nachbarländern so gut wie ausgerottet ist. Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Herrscher selbst sterben, denn sie sind alt. Vielleicht auch durch die Verluste frühzeitig gealtert. Und dann, Prinzessin, werden wir die Länder eines nach dem anderen unterwerfen. Die Stunde der glorreichen Regierung unserer Kaiserin Turandot hat bald geschlagen. Kaiserin Turandot. Die jungfräuliche Herrscherin. Das müsste so dann entschieden werden. Meinst du? Und wer soll das entscheiden? Prinzessin, bisher haben wir beide zusammen die Beschlüsse gefasst. Und dabei sollte es bleiben, meinst du? Bis mir der Kaiser Hü zur Seite steht? Und dann fasst nur noch er die Entschlüsse. Aber Prinzessin... Nicht wahr, mein Freund? Ich durchschaue dich. Was unsere Handlungen betrifft, Hü, so haben wir uns bisher verstanden. Aber in den Motiven sind wir nicht einig. Ich frage mich, Hü, haben wir die gleichen Ziele? Ja, Prinzessin, ich glaube doch... Was geschähe denn zum Beispiel, wenn du die Prüfung nicht bestimmtest? Bis dahin hat die Prüfung ihren Zweck erfüllt, Prinzessin. Wir werden sie abschaffen. Glaubst du? Und was soll das Volk denken? Die Prüfung ist der Entscheid der Götter. Soll das Volk aufhören, an unseren Göttergehorsam zu glauben? Es wird ein leichtes sein, das Volk von einem neuen Entscheid der Götter zu überzeugen, Prinzessin. Ich verstehe, Kaiser Hü. Was ist Ihnen, Prinzessin? Sie sind so seltsam heute. Bin ich das? Und vergiss nicht, dass mir eine Prüfung bevorsteht. Man sagt, der Prinz von Astrachan sei klug. Ach, Astrachan, was ist Astrachan? Ein winziger Staat, weit hinten am Kaspischen Meer. Und wenn ich der Kaviar dorthin käme, so wüsste keiner von seiner Existenz. Es ist noch nicht einmal Nachbarland eines unserer Nachbarländer. Der Sieg über den Prinzen bringt uns keinerlei Nutzen. Wir stecken das Land ein, so im Vorbeigehen wie ein Trinkgeld. Oh, Majestät. Guten Morgen, mein Kind. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen. Ach, wie, ja, du bist auch da, ja, natürlich. Du bist immer da. Manchmal scheint es mir, als seist du an mehreren Stellen zu gleicher Zeit. Majestät, ich bin überall dort, wo es gilt, das chinesische Reich mächtig zu machen und seinen Thron zu stärken. Mhm. Wo wären wir ohne Hü, Vater? Nee. Wo wären wir? Wir wären, wo wir sind. Nur vielleicht weniger mächtig. Aber gewiss dann auch weniger schuldbeladen. Das gleicht sich aus. Ja. Bist du bereit, Turandot? Ist es schon soweit? Man versammelt sich soeben. Prinzessin, mögen die Götter Ihnen wieder den Sieg schenken und Triumph für unser Reich. Die Götter schenken nichts als Triumph. Es fragt sich freilich immer, für wen. Ah, du lässt das schon wieder, mein Kind. Das Wort Götter klingt nicht gut aus deinem Mund. Aber ein wenig Vertrauen auf die Götter könnte dir heute vielleicht nützen. Zum ersten Male scheint ein Prinz seinen Kopf nicht schon vor der Prüfung verloren zu haben. Er wird ihn bald nach der Prüfung verlieren. Mhm. Ich bin bereit. Wie gefällt er dir, Turandot? Nun, er ist nicht mehr jung. Er wäre für dich nicht zu alt. Schweig! Die Prüfung besteht im Gespräch, in Frage und Antwort. Jedoch nur die Prinzessin darf fragen. Der Freier hat lediglich zu antworten. Ja und Nein allein gelten nicht als Antwort. Wer zuerst im Gespräch stockt oder den Faden verliert, sei es die Prinzessin oder der Freier, der ist besiegt. Indessen muss das Gespräch so lange währen, bis ein solcher Zustand eintritt. Der Hof ist das Schiedsgericht. Habt ihr verstanden, Kalaf, Prinz von Astrachan? Ziemlich genau. Es ist nicht allzu schwer. Spart euren Kommentar. Seid ihr bereit, Prinz Kalaf? Ich bin bereit. So mag die Prüfung beginnen. Guten Morgen, Prinz. Guten Morgen, Prinzessin. Haben Sie wohl geruht? Danke, ich habe vorzüglich geschlafen, Prinzessin, bis man mich zur Prüfung weckte. Dennoch sieht man Ihnen an, dass Sie erregt sind. Sie sind ganz blass. Sie täuschen sich, Prinzessin. Ich komme aus einem Land, wo die Hautfarbe von der Bewohner Ihres Landes verschieden ist. Gleicht sie hier der einer reifen Birne, so gleicht sie bei uns der eines frischen Pfirsichs. Welche die schönere ist, verbietet mir die Bescheidenheit zu sagen. Sie sind also bescheiden, Prinz. Das erstaunt mich. Man sagt nur, ein Schurke sei bescheiden. So sagt das Volk. Aber wir Herrscher wissen es besser. Ich irre wohl nicht, wenn ich annehme, dass Sie, Prinzessin, die Weisheiten des Volkes abwägen, bevor Sie ihnen vertrauen. Das tue ich, Prinz. Dennoch sollte die Stimme des Volkes dem Herrscher wichtig sein und auch seine Gesetze beeinflussen. Ein guter Herrscher weiß das. Ein schlechter vielleicht nicht. Was meinen Sie dazu, Prinz? Das hängt von den Gesetzen ab, Prinzessin. Wenn ein Gesetz befiehlt, dass hingerichtet werden soll, wer sich in eine Schönheit vergafft, dann kann man nicht behaupten, dass ein solches Gesetz dem Volk zugutekommt oder es zum Guten beeinflusst. Das ist kein Gesetz für das Volk, sondern ein Gelübde. Und da habe ich es nicht nötig, mein Volk zu fragen. Eben, das meine ich doch. Und dennoch, so sagen Sie, Prinzessin, ist Ihnen die Stimme des Volkes so maßgebend? Sie drehen mir die Worte im Munde herum. Es ist, soweit ich den Herrn Zeremoniemeister verstanden habe, in den Regeln keine Weisung enthalten, nach der das verboten wäre. Sie wissen Ihre Bescheidenheit aber gut zu verbergen. Keine Tugend ist leicht zu erkennen, Prinzessin, außer der Schönheit, falls das eine Tugend ist. Man sagt von meinem Vorfahren, dem Kaiser Yoming, dass ein einziger Blick von ihm die Menschen veredelt habe. Verehrte Prinzessin Turandot, Sie wissen doch, keiner ist mit Tugenden so reich gesegnet wie ein rechter Vorfahr, vor allem, wenn er schon lange tot ist. Prinz, Ihre Formulierungen sind kühner, als für Sie gut ist. Nun, Prinzessin, Sie dürfen von mir als Fremdling nicht die Pietät erwarten, mit welcher Sie Ihren Ahnen pflichtgemäß gegenüberstehen. Vielleicht, Prinz, fehlt Ihnen der Sinn für große Tradition, der unseren Fürstengeschlechtern im hohen Maße zu eigen ist. Vielleicht, Prinzessin, fehlt mir aber auch nur das Verständnis für die chinesische Tradition, die solche seltsame Früchte wie Ihr Gelübde zu zeitigen scheint. Vielleicht, Prinz, ist Ihre Ahnenreihe nicht der Gestalt, dass man von Ihnen das rechte Verständnis voraussetzen sollte. Vielleicht. Das war keine ausreichende Antwort. Wenn ich mich nicht täusche, Prinzessin, ist jedes Wort außer Ja und Nein eine ausreichende Antwort. Wollen Sie mich die Regeln dieses Wettstreits lehren, Prinz? Nur soweit es nötig ist, Prinzessin, um mich nicht meinen Kopf verlieren zu lassen. Klagen Sie mich des unfairen Verhaltens an? Selbst wenn ich dazu versucht wäre, Prinzessin, würde es mir die Vorsicht verbieten. Ich bitte um Verzeihung, die Ursache Ihrer Erregung zu sein. Ich bin nicht erregt. Dann bitte ich um Verzeihung, mich geirrt zu haben. Sie scheinen Ihrer Sache recht sicher zu sein, Prinz. Ich kann es nicht leugnen. Ist Ihnen nicht um Ihr Leben bang? Prinzessin, wir sind alle in der Hand der Götter. Und Sie sind dazu noch in meiner Hand. Und die Götter verderben, wen sie verderben wollen. Ich kann plötzlich tot umfallen. Oder die Mauern des Palastes können einstürzen und uns alle begraben. Aber wollten wir in der Furcht vor solchen Ereignissen leben, so wäre der Tod uns ständig zur Seite. Ich habe keine Angst vor dem Tode. Und doch ist er Ihnen näher als je zuvor. 19 Prinzen habe ich besiegt. Sie saßen alle auf dem Stuhl, auf dem Sie jetzt sitzen. Meinen Sie nicht, dass ich auch den 20. besiegen werde? Ich bin aber im Gespräch, nicht zu besiegen. Was macht Sie denn so sicher, Prinz? Die Erfahrung, Prinzessin. Ich erinnere mich, wie ich einmal als Knabe bei der Tafel am Hofe meines Vaters einen König aus unserem Nachbarland so gut unterhielt, dass er nicht merkte, wie sein Vorschmecker, der die Gerichte für ihn zu kosten hatte, tot umfiel. Er hörte mir zu und aß vergnügt weiter. Und wurde vergiftet. Nein, nein, den Vorschmecker hatte der Schlag getroffen. Aber mein Freund, damals stand auf dem Gespräch nicht ein so ungeheurer Einsatz. Oh, der Einsatz, Prinzessin, war nicht klein. Der König musste so lange bei der Mahlzeit gehalten werden, bis wir seine Armee, die vor den Toren unserer Stadt lag, vernichtet hatten. Die Armee Ihres Gastes, Prinz? Seltsame Sitten sind das bei Ihnen. Recht seltsam, ja. Beinahe so seltsam wie die Sitte, die Thronanwärter der Nachbarländer auszurotten. Und wie lange dauerte das Gemetzel? 9,5 Stunden, Prinzessin. Und so lange hörte man Ihrem Gespräch zu? So lange und so atemlos, wie mir jetzt Ihr Hof zuhört. Ich sehe, dass Sie mich einschüchtern wollen, Prinz. Sie scheinen mich sehr gering einzuschätzen. Durchaus nicht, Prinzessin. Sie sind schöner als der junge Tag im Frühling. Ich spreche aber nicht von der Schönheit, Prinz. Ich spreche... Aber ich, Prinzessin, sprach soeben von der Schönheit. Sie unterbrechen mich, Prinz? Ich bitte um Verzeihung, Prinzessin. Es ist, soweit ich den Herrn Zeremonienmeister verstanden habe, in den Regeln keine Weisung enthalten, dass ich Sie nicht unterbrechen darf. Und wenn es auch in den Regeln nicht enthalten ist, so sollte es Ihnen die Höflichkeit verbieten. Oder sollte Ihnen etwa die Angst vor der Niederlage die Höflichkeit vertrieben haben? Es war das Gespräch über Ihre Schönheit, Prinzessin, das mich die gesellschaftliche Form vergessen ließ. Das ist vielleicht verzeihlich. Sie sind gewandt, Prinz. Das muss ich Ihnen zugestehen. Wäre ich es nicht, Prinzessin, so hätte ich mich nicht auf diesen Platz gewagt, auf dem ich mich immer wohler fühle. Es freut mich, Prinz, dass ich Sie nicht langweile. Wir waren also bei der Schönheit, Prinzessin. Sie sind noch schöner als die Prinzessin Roxande von Mesopotamien, die so schön war, dass sich 6 ihrer Brüder töteten, aus Furcht, sie würden sich in sie verlieben. Gut, dass ich keine Brüder habe. Und was ist aus der Prinzessin geworden? Der 7. Bruder tötete sie. Wo ist er? Warum freut er nicht um mich? Ja, er hatte wohl nie etwas von Ihnen gehört, Prinzessin. Und nun ist er auch tot. Schade. Schade? Ja, ich habe ihn getötet. Aus Rache? Aus Zufall. Wie Sie, Prinzessin, haben auch mich die Götter schon benutzt, um ihre verderblichen Pläne durchzuführen, die uns Menschen oft so unberechenbar erscheinen. Prinz, Sie vergessen sich. Auch das ist, soweit ich den Herrn Zeremonienmeister verstanden habe, nicht verboten. Dann vergessen Sie aber wenigstens nicht, dass Sie mich im Gespräch nicht nur besiegen, sondern auch für sich gewinnen wollen. Oder wollen Sie das nicht? Besiegen und für sich gewinnen zugleich ist natürlich nicht einfach, Prinzessin. Sie, Prinzessin, haben 19 Freier besiegt, aber ich glaube kaum, dass Sie dadurch für sich gewonnen haben. Die Rolle, die mir bei diesem Wettstreit zufällt, schließt keine Gunstbezeugung in sich ein. Das ist die schlichte Wahrheit. Dennoch, wenn ich Sie nicht besiegen wollte, so wäre ich nicht hier. Den Tod kann man sich auf nützlichere Weise verdienen, als in einem fremden Reich öffentlich geköpft zu werden. Und doch haben 19 Prinzen anders darüber gedacht. Prinzessin, es ist schwer, Gedanken zu erraten. Was wollen Sie damit sagen? Da war zum Beispiel der Prinz von Persien, der gestern hingerichtet wurde. Ein Milchgesicht mit einem Herzen wie ein Schwamm. Besser ein Herz aus Schwamm als eines aus Marmor. Der Prinz hat mir gesagt... Haben Sie mit ihm gesprochen? Nicht vor seiner Hinrichtung. Wir sind zusammen aufgewachsen. Es lag ihm nichts am Leben. Schon als Knabe hat er mir gesagt, er wolle sich später einen Streich spielen und sein Leben in einer lächerlichen und nutzlosen Sache verwirken. Das ist nicht wahr! Doch, doch. Auch als Jüngling war er seltsam. Bei der geringfügigsten Gelegenheit brach er in Tränen aus. Gewiss hat er auch hier geweint. Alle haben Sie geweint. Sind Sie mir böse, wenn ich lächle, Prinzessin? Der Prinz von Arabien musste schluchzend zum Tode geführt werden. Der Prinz von Arabien, ja, das kann ich mir denken. Er hat seine jüngste Frau sehr geliebt. Ja, ja, Prinzessin, er hatte schon 3 Frauen. Das ist... Sie sind... Warum nicht? Seine Religion erlaubt es ihm. Sie, Prinzessin, sollten die 4. sein. Sie schweigen, Prinzessin. Er hat mich besiegt. Ich habe verloren. Er hat das chinesische Reich und den Thron beleidigt! Ah, schweig, Kanzler! Er hat gesiegt. Eine kleine Beleidigung kann ein großes Reich vertragen, meine ich. Kalaf, Prinz von Astrachan, ihr hört die Stimme seiner Majestät des Kaisers. Ihr habt Turandot, Prinzessin von China, im Gespräch besiegt und damit zur Gemahlin gewonnen. Nein! Es ist Sklavin, was unterstehst du dich? Er ist nicht der Prinz von Astrachan! Er ist überhaupt kein Prinz! Er ist ein Abenteurer! Man soll die Sklavin reden lassen! Er ist ein Abenteurer, der in vielen Ländern um viele Prinzessinnen gefreit hat. Er hat sie alle sitzen lassen. Woher weißt du das, Sklavin? Ich kenne ihn. Fragt ihn doch selbst. Prinz, was sagen Sie dazu? Die Sklavin hat recht. Ich bin kein Prinz. Man fessle ihn und werfe ihn in den Kerker! Musik. Prinzessin. Warum hast du das getan, Pnina? Warum? Ich verstehe dich nicht. Wirfst du mir etwa vor, dass ich die Vergangenheit dieses Prinzen aufgedeckt habe? Ich werfe dir nichts vor, Pnina. Ich frage dich, warum? Habe ich nicht recht getan? Das ist keine Antwort. Ich kann verstehen, dass du es als recht ansiehst. Und du nicht. War es nicht in deinem Interesse. Ich kann auch verstehen, dass du es so darstellst. Aber versuche nicht, mich zu überzeugen, dass du aus Anhänglichkeit gehandelt hast. Ich würde dir das nicht glauben. Dein Motiv war Vergeltung dafür, dass er dich hat sitzen lassen. Freilich. Auch. Wo ist der Mann jetzt? Wahrscheinlich noch im Kerker, wo er hingehört. Hast du nicht einmal geliebt, Pnina? Heute hasse ich ihn. Hast du mir nicht selbst gesagt, ich soll die Vergangenheit vergessen? Du hast dir die Aufforderung nicht sehr zu Herzen genommen. Seine Vergangenheit hast du nicht vergessen. Er muss dir viel bedeutet haben. Ich habe es vergessen. Er muss dir damals sehr viel bedeutet haben, sonst würdest du ihn jetzt nicht hassen. Was willst du eigentlich von mir? Von dir? Nichts. Du magst mich nicht. Ich habe dich nie gemocht. Aber allmählich wird es mir klar, dass das nicht unbedingt gegen mich spricht. Dafür gibt es manches andere, was gegen dich spricht. Ich weiß es, Pnina. Aber noch kann sich manches ändern. Du lächelst, Hü. Obgleich es keinen Grund zum Lächeln gibt, das ist ein schlechtes Zeichen. Prinzessin, Sie sind vor 10 Tagen besiegt worden. Musst du mich daran erinnern? Leider, Prinzessin. Denn es ist mir zu meinem Bedauern nicht gelungen, Ihre Niederlage vor dem Volk zu verheimlichen. Du meinst, du hast es nicht versucht, umso besser, Hü. Ich habe es versucht, Prinzessin. Aber das Volk weiß es. Es weiß auch, dass der Prinz von Astrachan der Sieger ist. Was es aber nicht weiß, ist, dass der Prinz von Astrachan nicht der Prinz von Astrachan ist. Dann wollen wir das Volk auch darüber aufklären. Überflüssig, Prinzessin. Denn in wenigen Stunden wird der Prinz von Astrachan hier sein. Der wirkliche Prinz von Astrachan. Woher weißt du das? Woher ich das weiß? Ich selbst habe ihn durch Kuriere auffordern lassen, unser Reich zu besuchen. Und um Prinzessin Turandot zu werben. Sie werden einsehen, Prinzessin, dass diese Staatsaktion notwendig war. Wir dürfen uns weder vor unserem Volk noch vor den Nachbarvölkern bloßstellen. Prinzessin Turandot darf nicht von einem Abenteurer besiegt worden sein. Ich verstehe. Und der wirkliche Prinz von Astrachan braucht daher auch keine Prüfung zu bestehen. Er gewinnt aus der Notlage und bekommt die Prinzessin geschenkt. Fürs Erste, Prinzessin. Die Verbindung soll alles andere als endgültig sein. Ich verstehe, Hü. Du bist ein großer Kanzler. Aber woher wusstest du eigentlich, dass es in Astrachan einen Prinzen gibt? Warum sollte es in Astrachan keine Prinzen geben? Der Kurier berichtet, dass es sogar 5 gibt. 5? Ich hoffe, du hast den bestellt, der das Reich erbt. Aber Prinzessin wäre ich nicht sonst ein Stümper. Und was wird aus dem Mann im Kerker? Hü? Auch für den ist gesorgt. Heute Nacht, wenn es dunkel ist, wird man ihn hinrichten. Der Mann wird nicht hingerichtet. Im Gegenteil. Er wird nach Einbruch der Dunkelheit zu mir geführt. Verstehst du? Nein, keineswegs. Das verstehe ich nicht. Was wollen Sie denn von ihm, Prinzessin? Übrigens dürfte er vermutlich während seiner 10-tägigen Haft ziemlich heruntergekommen sein. Dann sorge für ihn. Sorge dafür, dass er sich waschen kann, bevor er zu mir geführt wird. Prinzessin! Kein Wort mehr! Geh jetzt und tu, was ich dir befohlen habe, Hü. Oder willst du mich nicht verstehen? Oh ja, oh ja. Ich verstehe, Prinzessin. Ich verstehe. Was hast du ihm denn befohlen, mein Kind? Verzeih, wenn ich dich überrasche. Ach, nichts, Vater. Eine kleine Gefälligkeit. Ja, ja. Vater? Ja? Ist es Ihnen recht, wenn wir Hü hinrichten lassen? Deine Frage kommt mir etwas überraschend. Aber wenn ich es recht bedenke, ich halte es sogar für eine vorzügliche Idee. Und hätte es schon lange angeregt, nur dachte ich immer, ihr beide versteht euch zu gut. Unsere Freundschaft hat sich längst überlebt, Vater. So. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich mich ändere. Meinen Sie nicht auch? Mögen die Götter dir helfen, Kind. Wenn es nicht schon zu spät ist. Solange man an der Macht ist, Es ist zu keiner Wandlung zu spät. Richtig. Jedenfalls bietet sich heute Gelegenheit zu beginnen. Der Prinz von Astrachan ist angekommen. Wie? Schon da? Mhm. Hü war ein vorbildlicher Organisator, das muss man ihm lassen. Wie ist denn der Prinz? Ja, das ist schwer zu sagen, mein Kind. Der falsche Prinz schien mir amüsanter, aber da mag ich mich täuschen, er ist noch jung. Immerhin ist es möglich, dass er als Herrscher über sich hinauswächst. Mit mir zur Seite, Vater? Das ist nicht wahrscheinlich. Aber wie dem auch sei, ich werde den Prinzen heute Abend auf jeden Fall empfangen. Gut, wie erfreulich, meine Liebe. Und Sie, Vater, wollen gütig dafür sorgen, dass Sü auf schnellstem Wege hingerichtet wird. Ja, natürlich, mein Kind. Aber vergessen Sie es bitte nicht, Vater. So alt bin ich doch gar nicht, dass ich unsere Interessen nicht mehr zu wahren wüsste. Es wird mir ein Vergnügen sein, Töchterchen. Nina? Prinzessin? Der Prinz ist für dich. Nicht, dass du ihn verdient hättest, aber du sollst ihn haben. Und wenn er mir nicht gefällt? Ich räume dir nicht mehr das Recht ein zu wählen, Pnina. Siehst du nicht, dass sich hier etwas ändert? Das erste Opfer ist Hü. Du hast manches mit ihm gemein. Willst du das zweite Opfer sein? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Außerdem, er wird dir gefallen. Er ist ein Prinz und hat ein Reich, wenn auch kein sehr ansehnliches. Aber wie ich dich kenne, wirst du ihm bei der Erweiterung seines Reiches behilflich sein. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Übrigens ist es heute ohnehin die letzte Gelegenheit für dich. Ich werde dir keinen weiteren Freier mehr bieten können. Was hast du vor? Vielleicht wirst du es noch erfahren, vielleicht nicht. Heute Abend, Pnina, wenn der wirkliche Prinz von Astrachan kommt, bist du die Prinzessin und ich die Sklavin, verstehst du? Wir beide wechseln die Kleider und ich werde hinter dir stehen und wenn dann der Prinz... Spreche ich mit der Prinzessin? Sie sprechen mit einer Prinzessin. Wie soll ich das verstehen? Nun, es gibt viele Prinzessinnen, nicht wahr? Ja. Ich will mich keineswegs als die Prinzessin bezeichnen. Ha, ganz recht. Wie ja auch Sie, Prinz, nicht gerade der Prinz zu sein scheinen. Ich verstehe nicht, Prinzessin. Nun, es gibt ja auch noch andere Prinzen, nicht wahr? Gewiss, Prinzessin, gewiss. Wenn auch vielleicht nicht mehr sehr viele. Ich habe ja, wie Sie wohl wissen, gründlich aufgeräumt. Oh ja, das weiß ich, Prinzessin. Aber bei Ihnen dort hinten in Astrachan gibt es doch noch viele, nicht wahr? Oh ja, ja. Allein schon in Ihrer Familie. Ja, ich habe 4 Brüder. Nun, das ist eine stattliche Anzahl. Und 7 Schwestern. Reicht denn das Reich für eine so große Familie? Ich verstehe nicht, Prinzessin. Ich meine, wird für alle noch etwas zu erben übrig bleiben? Nein, ich bin der Älteste. Ich erbe das Reich. Und die anderen? Die will ich, so wie ich König bin, auf die Insel Sendla schicken, die zu meinem Reich gehört. Dann. Werden sich denn Ihre Brüder das gefallen lassen, Prinz? Ja, freiwillig nicht. Doch werde ich sie zwingen. Wie groß ist denn die Insel? Oh, sie war einmal sehr groß. Aber sie wird täglich kleiner. Wie das, Prinz? Sie sinkt. Allmählich, aber unaufhaltsam. Ach, und Ihre Brüder werden mitsinken? Ja, sie wissen es bisher allerdings noch nicht. Das kann ich mir denken. Und dann werden Sie das Reich allein besitzen? Ja, ich denke schon. Und dann möchte ich gerne meine Schwestern mit den Herrschern der umliegenden Länder verheiraten und die Herrscher in der Hochzeitsnacht umbringen lassen. Und dann wird mein Reich noch wesentlich größer. Aber wird das nicht schwierig sein? Warum, Prinzessin? Nun, Sie müssten alle am gleichen Tag heiraten. Sonst schöpft die eine Schwester bei der anderen Verdacht. Wie klug Sie sind, Prinzessin. Sie haben wahrhaftig großartige Einfälle. Und Sie einen gesunden Drang zur Ausbreitung, Verehrteste. Ich verstehe nicht, Prinzessin. Lassen wir das. Was haben Sie denn sonst noch für Pläne? Oh, mein Kopf steckt voller Ideen. Man sagt, ich sei ein Träumer, Prinzessin. Das kann ich nicht finden, Prinz. Aber ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Glauben Sie das auch? Oh ja, Prinzessin. Finden Sie mich schön, Prinz? Ja, wie sollte ich nicht? Wunderbar. Denken Sie, es gibt Leute, die meine Sklavin dort schöner finden als mich. Ja. Meinen Sie das auch, Prinz? Aber Prinzessin, eine Sklavin. Auch ich war einst eine Prinzessin. Ja, sie war auch einmal eine Prinzessin. Ja, ja. Aber das ist lange her. Ich war damals noch sehr jung, als wir ihr Land eroberten. Etwas anderes, Prinz. Werden Sie denn die Prüfung bestehen? Die Prüfung? Ihr Kanzler hat mir mitteilen lassen, die Prüfung sei abgeschafft. Leider haben wir stattdessen den Kanzler abgeschafft, Prinz. Den Kanzler? Ja, heute Nacht wird er hingerichtet. Sie sehen, so etwas geht schnell bei uns. Mir scheint fast zu schnell, Prinzessin. Und schnell muss es auch gehen, Prinz, wenn Sie sich die Prüfung ersparen wollen. Sie müssen mich entführen. Entführen? Ja, entführen, Prinz. Und zwar noch heute Nacht, sodass der Kaiser und das Volk es nicht bemerken. Und das Reich? Das chinesische Reich? Ach, hat man Ihnen das auch versprochen? Wir holen es uns später, Prinz. Ruhig. Wir können ohnehin nicht alles auf einmal mitnehmen. Ja. Ein paar Schätze werde ich inzwischen schon einpacken. Ich erwarte Sie nach Mitternacht hier. Nein, anders. Ich hole Sie in Ihren Gemächern ab. Ja. Sie lassen inzwischen satteln und anspannen. Ja, ja. Haben Sie mich verstanden, Prinz? Ja, Prinzessin, ich habe Sie verstanden. Ich verehre Sie. Wie gut, Prinz, sonst könnte aus der ganzen Sache nichts werden. Also, wir sehen uns nach Mitternacht. Ja, wollen wir die Sklavin dort auch mitnehmen? Wo denken Sie hin, Prinz? Das wäre viel zu gefährlich. Nein, nein, gehen Sie jetzt. Und auf später. Auf später, Prinzessin. Ich brenne vor Ungeduld. Er brennt, Prinzessin. Du dürftest zufrieden mit mir sein. Ich bin es zum ersten Mal. Und zum letzten Mal. Ich wünsche dir Glück zu Prinz und Reich. Sei unbesorgt, das Reich wird mir nicht entgehen. Und der Prinz wird das Los deiner frei erteilen. Bleiben noch die vier Brüder. Vielleicht gefällt mir einer von ihnen. Wenn nicht, bleibt er mit den anderen auf der sinkenden Insel. Um mich, Prinzessin, brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich müsste lügen, wollte ich behaupten, dass das meine Absicht war. Ich habe viel von dir gelernt, Turandot. Haben mich holen lassen, Prinzessin? Ja, ich habe Sie holen lassen. Prinz. Oder wie soll ich Sie nennen? Nennen Sie mich ruhig Prinz. Ich trage den Titel seit vielen Jahren schon. Ich habe mich an ihn gewöhnt und kann mich an keinen Namen vorher erinnern. Sie haben mich besiegt, Prinz. Ich habe 10 Tage Gelegenheit gehabt, es zu bereuen, Prinzessin. Waren nicht 10 Tage unfreiwilliger Reue besser als ein schneller Tod? Die Antwort hängt im Wesentlichen von dem ab, was auf die 10 Tage folgt. Die Freiheit, Prinz. Ich danke Ihnen, Prinzessin. Darf ich mich jetzt also unbehelligt entfernen? Bitte bleiben Sie noch, Prinz. Ich möchte... Prinzessin, wenn Sie mir nahelegen möchten, zu niemandem über meinen Sieg zu sprechen, seien Sie unbesorgt. Ich werde Sie und das chinesische Reich wie einen bösen Traum aus meinen Gedanken verbannen. Sie sind mir nicht wohlgesinnt, Prinz. Ich bin es nicht, Prinzessin. Und dennoch soll ich mich auf Ihr Schweigen verlassen? Ich würde Ihnen Ihr Wort als Prinz abverlangen, aber an das Wort eines Abenteurers kann ich nicht glauben. Vielleicht tun Sie gut daran, Prinzessin. Es ist schwer, Ihnen beizukommen. Das hängt von der Absicht ab, mit der man es tut. Prinz, ich warne Sie. Noch sind Sie in meinem Bereich. Ich ahnte bereits, dass ich mich auf die soeben gewährte Freiheit noch nicht verlassen durfte. So seien Sie doch nicht so stark. Aber Prinzessin, Sie greifen Ihre Vorwürfe aus der Luft. Gibt es denn nichts, was Sie bewegen könnte? Bewegen? Wozu wollen Sie mich bewegen, Prinzessin? Zu einem menschlichen Gefühl. Verachten Sie mich denn so sehr? Tränen. Tränen, Prinzessin, das ist nicht klug. Frauen sollten vor Männern nie weinen. Tränen versuchen, Mitleid zu erwecken und bewirken genau das Gegenteil. Sie sind ein Unmensch. Ich soll ein Unmensch sein, Prinzessin? Diese Anschuldigung finde ich ein wenig ungerecht. Ich werde Sie doch hinrichten lassen. Ja, ich werde Sie hinrichten lassen. Sehen Sie, und mich nennen Sie einen Unmenschen. Darf ich mich trotz allem entfernen? Nein! Dann erlauben Sie mir wenigstens, mich zu setzen, Prinzessin. Ich bin etwas müde. Bedenken Sie, 10 Tage lang ohne Sitzgelegenheit bis auf den Fußboden und der war nass. Nass? Oh, das tut mir leid, Prinz. Das tut mir wirklich leid. Schon gut, Prinzessin, schon gut. Ich habe es ja nun hinter mir. Ja, war es denn so schlimm? Ich kann nicht leugnen, dass es angenehmere Aufenthalte gibt. Aber man ist als Abenteurer einiges gewohnt. Ich habe viel nachgedacht. Worüber? Über die Vergangenheit natürlich. Ich denke nur über die Vergangenheit nach. Und die Zukunft? Nein, nein, ich habe es mir schon lange abgewöhnt, über die Zukunft nachzudenken. Für einen, der keine Verantwortung zu tragen hat, ist das eine nutzlose Beschäftigung. Prinz, wenn aber ich Ihnen eine Verantwortung zu tragen gebe? Ich würde Sie mit dem Verantwortungsbewusstsein eines Abenteurers zu tragen wissen. Und wenn ich davor nicht zurückschrecke? Dann... Prinzessin, ich muss sagen, dann gehört Ihnen meine Bewunderung und meine Verehrung. Und noch mehr, Prinz? Das liegt bei Ihnen. Wenn Ihnen mehr gehören soll, so müssen Sie auch viel geben. Schließlich kann man nicht behaupten, dass Sie bisher viel gegeben haben. Ich weiß es. Aber ich könnte es vielleicht doch einmal versuchen, nicht? Bedenken Sie, Prinzessin, ein Abenteurerleben aufzugeben erfordert eine hohe Entschädigung. Oh, Sie wollen mich erpressen. Ich sehe mich in die angenehme Möglichkeit versetzt. Oh, mein verehrter Abenteurer, denken Sie, ich weiß nicht, dass Sie mit Ihrer Laufbahn am Ende sind? Nennen Sie mir ein Reich, dessen Herrscherhof Sie noch ungefährdet betreten können. Jetzt erpressen Sie mich. Aber ich muss sagen, Prinzessin, er steht Ihnen vortrefflich zu Gesicht. Ja, Prinz, ich wandle mich. Es wäre an der Zeit. Noch lieben die Götter Sie nicht. Jetzt fangen Sie auch mit den Göttern an. Glauben Sie denn an die Götter, Prinz? Ich selbst nicht, nein, nein. Habe ich mir doch gedacht. Aber ich leugne Sie auch nicht. Vielleicht gibt es die Götter, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind es nicht meine Götter. Nach meiner Erfahrung kommt das Unheil sowohl von den Gläubigen als auch von den Ungläubigen. Über was Sie nicht schon alles nachgedacht haben, Prinz? Sie sind ja ein Denker. Und Sie, Prinzessin, sind ein verwöhntes Kind, das schon viel Unheil angerichtet hat. Das aber sehr gerne weiter verwöhnt werden möchte, Prinz. Hören Sie, Prinz? Ja, ja. Was will das Volk? Ich weiß es nicht. Vielleicht will es den Prinzen von Astrachan sehen, der mich besiegt hat. Vielleicht aber auch den Kanzler Hü, den ich besiegt habe. Die Hinrichtung eines Kanzlers ist schließlich etwas ganz Neues für unser Volk. Ihr Kanzler? Ja, ich erinnere mich. Er hat einen bösen Blick. Was hatte er denn auf dem Gewissen? Oh, vieles. Beinahe alles. Sie übertreiben, Prinzessin. Ich glaube kaum, dass es die Schönheit des Kanzlers Hü war, die 19 Freien den Kopf gekostet hat. Müssen wir davon reden, Prinz? Ja, ja, ich gedenke darauf zurückzukommen, wann immer es mir passt. Aber nicht jetzt, Prinz. Hören Sie. So hören Sie doch. Das Volk ruft mich und Sie. Da wollen wir doch zu ihm hinabsteigen. Sie sind gewiss noch nie über die Tore der kaiserlichen Gärten hinausgekommen, auf die Straßen ihrer Hauptstadt. Noch nie. Sie werden sehen, wie aufregend das für eine Prinzessin ist. Es wird ihr erstes Abenteuer sein. Kommen Sie. Kennen Sie denn die Straßen meiner Hauptstadt? Ein Abenteurer kennt die Straßen aller Hauptstädte. Und man wird uns nicht die Kleider zerreißen und auf die Füße treten. Natürlich wird man das. Es gehört dazu. Kommen Sie, Prinzessin. Es wird Zeit, dass ich Sie in die Geheimnisse des Regierens einweihe. Wir fangen von unten an. Kommen Sie. Ich komme, Prinz. Na, endlich ist es soweit. Ja, ja. 19 königliche Köpfe für das Herz eines Abenteurers. Aber es scheint sich gelohnt zu haben. Oft geben einem die Götter Rätsel auf. Oh, Majestät. Ja, ja, ja. Nee, wo ist die Prinzessin? Wo sie ist, Majestät? Ja. Soll ich sie Ihnen zeigen? Ja, bitte. Dort unten. Auf der Straße, am Arm des Abenteurers, mitten unter dem Volk. Oh. Vielleicht war es doch der Wille der Götter. Ach, sie sind oft so unberechenbar. Man kann sich nie so recht auf sie verlassen. Sie lästern. Okay, ich lästere. Du hast recht, Sklavin. Man darf nicht, Sehen Sie, Majestät, da gehen Sie. Ja, da gehen Sie. Ich sehe es. Ich weiß, dass es der Wille der Götter war. Was hätte es denn sonst sein können? Ja, was hätte es denn sonst sein können? Du hast recht, Sklavin. Wie heißt du? Liang, Majestät. Liang, du bist wohl schon sehr alt, Lian. Vielleicht schon über 100, Majestät. Na ja, dann. Aber jetzt lebe ich ganz gern noch ein paar Jährchen. Sie hörten Prinzessin Turandot von Wolfgang Hildesheimer mit Dagmar Altrichter, Trudig Daniel, Anneliese Römer, Eduard Marx und Will Quadflieg. Komposition Johannes Aschenbrenner, Regie Gerd Westphal. Eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks 1954-55.